Dritter Aufzug. Erster Auftritt. Szene in Nathans Hause. Recha und Daya. Wie, Daya, drückte sich mein Vater aus? Ich dürf ihn jeden Augenblick erwarten. Das klingt, nicht wahr, als ob er noch so bald erscheinen werde. Wie viele Augenblicke sind aber schon vorbei? Ah nun, wer denkt an die Verflossenen? Ich will allein in jedem nächsten Augenblick leben. Er wird doch einmal kommen, der ihn bringt. Oh, der verwünschten Botschaft von dem Sultan. Denn Nathan hätte sicher ohne sie ihn gleich mit hergebracht. Und wenn er nun gekommen, dieser Augenblick, wenn denn nun meiner Wünsche wärmster, innigster erfüllt ist, was dann? Was dann? Was dann? Dann hoffe ich, dass auch meiner Wünsche wärmster soll in Erfüllung gehen. Was wird dann in meiner Brust an dessen Stelle treten, die schon verlernt, ohne einen herrschenden Wunsch aller Wünsche sich zu dehnen? Nichts? Ah, ich erschrecke. Mein Wunsch wird dann an des erfüllten Stelle treten. Meiner. Mein Wunsch, dich in Europa, dich in Händen zu wissen, welche deiner würdig sind. Du irrst. Was diesen Wunsch zu deinem macht, das Nämliche verhindert, dass er meiner je werden kann. Dich zieht dein Vaterland. Und meines? Meines sollte nicht mich halten? Ein Bild der deinen, das in deiner Seele noch nicht verloschen, sollte mehr vermögen, als die ich sehen und greifen kann und hören, die meinen.